tief in mir ein Gefühl, das nicht sein darf. Ein Verlangen nach dir, nach Unmöglichkeit. Deine Augen erzählen, was nicht sein darf. Zwischen uns ist ein Wunsch, ein verbotener Brand. Wir sprechen im Scherz von uns beiden, voller Spaß, denn von uns ist keiner mehr frei.